Von der ersten Nachrichtensendung hat sich nur ein 2 Minuten langes Fragment erhalten, das nichts mehr von dem Chaos im Studio erahnen lässt. Ich gebe die Hoffnung auf eine friedliche Lösung nicht auf und stelle meine Bemühungen um den Frieden nicht ein, solange noch eine Aussicht auf Frieden besteht. Ich bin ein Mann des Friedens bis in die tiefste Tiefe meiner Seele. Für mich ist der bewaffnete Konflikt zwischen Nationen ein Angsttraum. Aber wenn ich die Überzeugung gewinnen sollte, dass eine Nation entschlossen ist, die Welt durch die Drohung mit Gewalt zu beherrschen, dann fühle ich, dass Widerstand geleistet werden muss. Unter einer solchen Herrschaft würde für Menschen, die an Freiheit glauben, das Leben nicht mehr lebenswert sein. Hier spricht London. Sie haben soeben eine Rede Mr. Neville Chamberlains, des Ministerpräsidenten von Großbritannien, gehört. Es folgen nun einige Nachrichten in deutscher Sprache. Präsident Roosevelt richtete gestern eine Botschaft an Reichskanzler Adolf Hitler und an den Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik Dr. Beneš. Die Botschaft wurde gleichzeitig an die britischen, französische, polnische und ungarische Regierung gesandt. Der Text der Botschaft lautete: Das Gewebe des Friedens auf dem europäischen Kontinent, ja vielleicht in der ganzen Welt, ist in unmittelbarer Gefahr. Wenn es zerreißt, sind die Folgen unabsehbar. Wenn Feindseligkeiten ausbrechen sollten, werden das Leben von Millionen von Männern, Frauen und Kindern in jedem betroffenen Lande beinahe mit Gewissheit unter unaussprechlichem Grauen zerstört werden. Auch der bedauernswerte Sprecher Walter Götz war von der Bitte, möglichst schnell ins Broadcastinghaus zu kommen, überrascht worden. Der Anruf hatte ihn auf einer Cocktailparty erreicht. Was er tun sollte, erfuhr er erst im Funkhaus. Es war entschieden worden, die Rede Chamberlains über alle verfügbaren Wellen auszustrahlen, um, wie es hieß, die größtmögliche Hörerzahl in Großbritannien und im Ausland, besonders Deutschland, zu erreichen. Das bedeutete aber auch, dass Briten auf ihrer vertrauten Welle eventuell den deutschen Text der Rede hörten, der Stück für Stück übersetzt und ins Studio getragen wurde. Dass Götz seine Radiopremiere als wenig gelungen empfand, ist nicht verwunderlich. Nach dem Ende der Sendung besprachen wir sehr deprimiert den stümperhaften Eindruck, den diese erste Sendung in deutscher Sprache sicherlich auf unsere Hörer gemacht haben musste. Aber das war noch nicht alles. Denn schon kamen Anrufe der britischen Hörer, die sich darüber beschwerten, dass ihr übliches regionales Programm durch eine Sendung in einer fremden Sprache gestört worden sei. Andere meinten sogar, die Nazis hätten sich des englischen Rundfunks bemächtigt. Außerdem wurde ich gewarnt, es seien schon Journalisten unten in der Halle, die eine Erklärung verlangten. So wurde ich, nach allgemeinem Danksagen, trotzdem gebeten, das Gebäude durch den Hintereingang zu verlassen und auf jeden Fall eventuelle Kontakte mit Journalisten zu vermeiden.